Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende. Erfolgsgeschichte mit diese Leitkulturgeschichte hat echt Früchte getragen. Hat echt für Einschlag gesorgt. Also wir fassen zusammen, wir hatten letzte Woche mal ganz spontan auf Anfrage vom Bundeshorst über Leitkultur gesprochen und das hat eingeschlagen, es wurde im Parlament besprochen, unser Papier. Es diskutiert und alle sind total begeistert. Und jetzt hat natürlich der Jörn gesagt, er will Hilfe von uns. Wir sind sogar international jetzt gefragt worden, und zwar diese Mädels von Gush Baby. Ja. Das heißt so, sei leise, also entspann dich, mach dir mal keine Sorgen, wird schon alles gut. Chill mal dein Leben, chill mal die Basis, haben sie ja als Folge sogar schon gehabt. Und die haben jetzt natürlich auch gefragt, so ja, könnt ihr uns vielleicht Themen helfen? Wir geben die Frage mal an unsere Hörer weiter und unsere Zuschauer ja. Und Mitlesenden. Wer halt immer das auch hier empfängt, hey Leute, gebt mal so Themen an Gush Baby, die scheinen da keine zu haben, die wollen eine Wunschliste. Keine Ahnung, ja. Die sind aus Österreich, die wollen Listen haben. Ja, das. Die letzten Österreicher, die Listen haben wollten, die haben andere Sachen damit vorgehabt. Aber die sind gute Dinge. Ich glaube, die sind wirklich positiv. Und dementsprechend, ja, die sind positiv. Die sind immer auf der Suche nach dem Glück. Und Glück, ja. Das können wir auch brauchen. Genau, aber wir wissen doch alle, das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Das Thema der Woche. Aber der Jörn hat angerufen. Genau, der Jörn Spahn. Warum hat der dich angerufen und nicht mich? Der war Presseabteilung. Ach so, ja. Der braucht ein Konzept. Der braucht kein Marketingkonzept, sondern der braucht tatsächlich irgendwie... und die... Was die, braucht er denn? Na, die wollen, dass wir deren Konzept... so Presse, mit unserem Pressekonzept begleiten. Die haben ein neues Konzept entwickelt. Okay. Für das Gesundheitswesen. Ja. Die haben sich jetzt erst um Pflege gekümmert. Ja. Und jetzt haben die quasi eine Neuauflage für eine Gesundheitsreform rausgehauen. Ah, wurde mal wieder Zeit, ne? Ja, ist so ein Gesundheitsplan. So ein, die dachten sich, Thema Hospital. Ja. Im Krankenhaus. Quasi die Hospitaler. Ja. Da haben die einen Zwei-Punkte-Plan fürs, Die haben einen Zwei-Punkte-Plan für die Revolutionierung des Hospitals entwickelt, okay. Genau, also quasi, das wird ganz kurz Two-Point-Hospital genannt. Und die haben uns da auch Infomaterial geschickt. Oh. Wir haben uns mit diesem Infomaterial ja auch die letzten Wochen beschäftigt. Ach, das war das. Genau, das hattest du ja auch bekommen. Ja. Und dieses Infomaterial haben wir mal durchgearbeitet. Mhm, ich erinnere mich. Viele schöne Stunden. Genau, und da haben wir tatsächlich mal reingeschaut und das ist gar nicht so schlecht. Also wir können da tatsächlich, das ist jetzt unbezahlte Werbung. Ja. Wir kriegen dafür nichts. Noch nicht mal Anerkennung? Ja, aber das ist ja keine Währung. Ja. Also es ist nicht zu versteuern quasi. Und wir haben jetzt tatsächlich dieses Two-Point-Hospital-Konzept vom Bundesgesundheitsministerium mal angeschaut. Ja, genau. Und wir sind ehrlich begeistert, oder? Genau, die hatten in den 90ern hatten die mal das Thema Hospital. Ja, das haben die auf die Agenda gehoben. Konzept gehabt. Und jetzt haben die quasi den Zwei-Punkte-Plan richtig in die Tat umgesetzt. Und das Infomaterial, das kann man sich auch online anschauen. Ja, genau. Da muss man ihn mal loben, da hat sein Ministerium wirklich geliefert. Ja. Also es ist nicht nur innovativ, sondern auch unterhaltsam. Innovativ und unterhaltsam, und er hat total begriffen, dass der Trend bei allem in Richtung Gamification geht. Genau, und es ist vor allem so ein Aufbau, der da läuft, weil du fängst halt klein an, ja, mit was kleinerem, also mit so kleinen Hospitälern, ja, und hast ja dann tatsächlich diese kleinen Hospitäle, bei denen du halt auch mit einfachen ja, mit einfacher Medizin arbeiten musst, so Entleuchtungskliniken. Genau. Wo du tatsächlich halt den Leuten... wo du noch einen Landarzt haben konntest, der keine speziellen Qualifikationen haben musste. Genau, und später hast du dann halt tatsächlich so richtig Hightech mit ja, DNA-Analyse und Röntgen. Blutanalyse. Blutanalyse auch? Also ich habe noch Flüssigkeitsanalyse mitbekommen. Ja, genau, die Flüssigkeit. Stimmt, wir nehmen Leuten gerne mal Flüssigkeit in Acht. Ja, ich dachte nämlich, die haben das schon als Großkonzept geplant. Weil ja. Nur Blut ist ja einfach, aber so richtig schön genau. Flüssigkeiten, so Urin und was weiß ich, was die Leute da nehmen. Sperma, Lymphe. Speichel. Haben wir noch was irgendwie? Galle. Gallensekret. Und so. Ja, genau. Also super. Die ganzen Flüssigkeiten werden da halt alle aufgearbeitet. Und das ist halt tatsächlich, ich meine, okay. Interessant ist dann tatsächlich so, wenn du so ein bisschen voranschreitest in diesem Konzept, dann merkst du halt auch, wie schwierig diese öffentlichen Kliniken sind. Mhm. Weil es da kein Geld gibt. Genau, da gibt's halt wirklich kein Geld. Das ist wirklich ganz schön knackig. Mhm. Und da musst du vor allem diese Wünsche, die dann von außen kommen, diese öffentlichen Wünsche, die musst du dann erfüllen, um überhaupt ein Budget zu bekommen. Ja. Und da musst du richtig clever sein, so irgendwie, weil da kommen so kreative Wünsche wie gieße 50 Blumen. Genau, oder baue eine Chirurgie mit 4 Sternen. Wo du denkst, ja. 4-Sterne-Chirurgie. Sowas gibt's im ganzen Land nicht. Für ein öffentliches Klinikum, das ist echt nicht wahr. Ja, nicht schön. Vor allem, was willst du denn da machen? Willst du da einen Picasso reinhängen, um das bessere Ambiente in der Chirurgie zu haben? Ja, vor allen Dingen, so ein Picasso, der ist ja nicht steril. Ja eben, deswegen, also da habe ich dann echt gestaunt, also da haben die dann wirklich mal gezeigt, wie wirklich die Grenzen in der öffentlichen Gesundheit tatsächlich sind. Also, ja, also echt herausfordernd. Und dann, vor allem zu diesem Zeitpunkt hast du ja eigentlich, wenn du diesen Plan mal gefolgt bist, hast du ja gelernt, okay, du musst Heizungen in die Krankenhäuser bauen. Genau. Und die Heizkosten und die Arztkosten, die ja begleichst du, indem du einfach unheimlich teure Behandlungsmethoden wie Röntgen genau. Und Kernspinnen, also wie hieß der, Multiscan oder was weiß ich, also diese genau. Scan-Sachen, die setzt du ein und hast dann auch noch so schöne, schwere Behandlungsmethoden wie dieses Entleuchten hilft halt auch später hinaus. Also das bringt tatsächlich Geld in die Kasse, dieses Entleuchten. Ja. Allerdings natürlich auch die Chirurgie, ne, so um die 20.000. Echt so viel bringt die Chirurgie? Ja. Aha. Ja gut, und umso schlimmer ist es, wenn du nachher eine Chirurgie gebaut hast im öffentlichen Klinikum und es daher dann keinen. Genau, da operierst du quasi, da hast du einen Picasso im OP-Saal und verdienst trotzdem nichts dran. Ja, und vor allem, was passiert denn eigentlich, wenn du diese öffentlichen Wünsche ablehnst? Dann kriegst du kein Geld. Ja, aber dann kommt doch ein neuer Wunsch, oder? Das habe ich tatsächlich, ich habe mich nicht getraut, das auszuprobieren. Also das ist so, das Spiel ist da so echt so nah am deutschen Obrigkeitsdenken, dass man das sich gar nicht traut. Okay, also interessant fand ich diese Impfgeschichten. Und spätestens wenn du dann tatsächlich diese Impfgeschichten hast, dann hast du wirklich diese Leute, die da durch die Gegend rennen. Und dann hast du ja aber auch Leute, die sitzen die ganze Zeit. Genau. Und du merkst gar nicht, dass die geimpft werden müssen. Ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt. Und das Gemeine ist, das Personal kann daran auch erkranken. Ja, das Schlimme ist sogar vor allem, wenn nur das Personal erkrankt und das eigentlich die ganze Zeit aber nur an einem Scanner arbeitet oder nur genau. In der Chirurgie arbeitet, nicht wirklich läuft, nicht viel läuft, dann hast du da eigentlich gar keine Chance, das groß zu sehen, weil der läuft vielleicht 5 Schritte. Und Aha. Du merkst es nur, wenn er in die Pause geht. Und bei der Pause möchtest du ja auch in so einem Krankenhaus jemanden nicht unbedingt stören, aber dann ihn quasi aus seiner Pause zu zerren und da dann zu impfen. Das ist echt Mitarbeiterausbeutung, quasi, also wie in einem echten deutschen Krankenhaus. Aber es ist unterhaltsam. Ja. Und es sind die gleichen Macher wie dieses Theme Hospital davor. Also dieses Thema Hospital haben quasi die gleichen Urheber jetzt auch wieder in diesen 2 Punkte. Genau, die haben da mitgearbeitet, sie haben total improved. Es ist eine andere Beratungsfirma, die da dahinter steckt, aber es ist tatsächlich sehr, sehr improved und wie gesagt wirklich unterhaltsam und die Grafik von diesem Konzept überzeugt auch. Ja, das ist, es ist im Prinzip, es ist die gleiche, fast, die Optik ist fast genauso wie das Original, aber es bleibt charmant. Es ist weitergedacht halt vor allem. Ja. Also du hast ja bei vielen Konzepten heutzutage diese Knastplanungstools und so. Ja. Da hast du ja tatsächlich so viel, viel mehr Pixelgrafik und da hast du genau. Halt wirklich so eine charmante Grafik. Genau, du kannst reinzoomen, du kannst rauszoomen, du kannst drehen und wenden. Und du kannst Gebäude dazu kaufen. Genau. Und das dauert dann tatsächlich auch Zeit. Also bis sie dastehen. Das ist auch schon sehr schick. Was ich nicht so ganz verstanden habe, wie sie das endgültig umsetzen wollen, ist dieses Räume umverpflanzen. Du kannst dann einfach einen Raum aufheben und in ein anderes Gebäude schieben. Mhm. Also wenn du zum Beispiel merkst, dass deine Workflows eigentlich besser sind, wenn du die ganzen Arztpraxen ins Hauptgebäude setzt. Genau, alle schön nebeneinander. Die Weiterversorgung tatsächlich in andere Gebäude auslagerst. Genau, dann noch nach Personal splittest. Also alle Pflegerräume nebeneinander und alle Arzträume nebeneinander. Genau, also solche Konzepte, die müsste man halt tatsächlich mal schauen, wie man das tatsächlich in Zukunft... Ja, aber da Großprojekte kann der Deutsche ja nicht. Ja, aber da... Das wäre ja wieder Bau. Da ist Jörn aber halt, da ist er halt innovativ. Da zeigt er, dass er Rocket Science betreibt. Das hat er sich wahrscheinlich bei den Bayern abgeschaut mit ihrem Raumfahrtprogramm. Da hat gedacht, ich will auch so ein bisschen Rocket Science machen. Ich möchte gerne Räume, die man verschieben kann. Man kann die ja nicht nur verschieben, man kann Räume auch klonen. Also kann ich klonen? Ja, sein Anspruch ist, dass Deutschland führend wird in der Cloning-Technologie und wir uns da nicht auf Menschen und Tiere beschränken, sondern wir auch Räume klonen können. Ach Gott. Ja, ja. Das ist ja faszinierend. Das ist total toll. Also das habe ich jetzt so gar nicht irgendwie bemerkt. Ja, ich bin ja so der Minimalist, der Raum so klein wie möglich, so karg wie möglich, so günstig wie möglich. Dann baue ich mir einmal meine Arztpraxis und dann wird die halt 5-mal geklont und nochmal dahingestellt. Ach so, ja, dann einfach den Pausenraum dann quasi für die Ärzte schön machen. Bei mir gibt's keine schönen Pausenräume. Kostet Geld. Ja, da kriegst du aber eine Belohnung, wenn du da irgendwie so einen 5-Sterne-Raum baust. Ja, das sind aber Mitarbeiterherausforderungen in den allermeisten Fällen. Ja gut, aber die Mitarbeiter muss man ja auch mal fördern. Und genau, vor allem dafür gibt's Zufriedenheit und dafür gibt's diese komische andere Währung. Kudosch. Kudosch. Ja, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie dieses Kudosch wirklich, also wo er die Währung herholen möchte, das habe ich noch nicht so ganz. Ja, die erfindet er halt irgendwie noch. Vielleicht sind das Punkte für die Pflegeversicherung dann. Ah, okay, ja gut, da schließt sich dann vielleicht der Kreis, dass man wirklich die Pflegeversicherung ja auch in Krankenhäuser zukünftig ein. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann irgendwie so ein Spin-off dann tatsächlich auch irgendwann gibt, wo man dann sein eigenes Pflegeheim verwalten kann. Ja, gibt's denn noch was nach diesem Streckraum und dann gibt's noch diese Entpixelung und kommt danach noch was? Gibt's da irgendwas noch was Innovatives? Weiter als die Entpixelung habe ich selber noch nicht geschafft. Okay, also du bist auch im öffentlichen Krankenhaus gescheitert. Nein, da hänge ich noch dran. Ich bin am Alkohol gescheitert, um weiterspielen zu können. Ah, okay, ja, also tatsächlich, dieses öffentliche Ding ist tatsächlich, weil da kommst du dann zum ersten Mal so richtig in Finanzen. Am Anfang hast du manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit, aber das fängt sich meistens spätestens in den Strukturen. Genau. Das kann man relativ einfach auch, dann nimmt man dann halt einen Kredit auf und dann ist alles wieder schön. Nee, weil meistens hast du ja dann das Problem, dass bis du den Kredit aufgenommen hast, bist du meistens so in den Wiesen, das ist dann gar nicht. Also da muss dann tatsächlich die schwarze Null am Ende stehen. Mhm. Da musst du dann wirklich mit dem Kredit dir noch was leisten können, was tatsächlich irgendwie den Geldhahn auftritt und dir Geld reinspült. Ja. Also dann tatsächlich so eine DNA-Analyse oder halt eine Chirurgie hilft da. Hat aber funktioniert bislang. Okay, also ich bin auch bis zur öffentlichen Krankenhaus gekommen bis dato und da sitze ich jetzt einfach, weil da hat die Zeit nicht so gereicht. Ja, so geht's mir auch, weil man ist so eingespannt, man kann sich nicht den ganzen Tag um seine Gesundheit kümmern, das ist mehr sowas fürs Wochenende. Genau, und da kommen ja auch nur so ganz andere Sachen, da gibt's noch irgendwie die aktuellsten Football-Simulationen, also Sport und Kultus liegt ja jetzt auch so ein bisschen uns am Herzen. Ja, genau, oder irgendwelche Volksfeste kommen einem dazwischen. Genau, also solche Sachen sind es dann durchaus, die ein bisschen Zeit rauben und da konnten wir es natürlich noch nicht endgültig, aber wir können zumindest sagen, dass dieses Two-Point-Hospital-Ding das vom Bundesgesundheitsministerium auf jeden Fall mal sehr überzeugend ist und sehr viel Spaß macht. Sehr viel Spaß, ja. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die realistische Umsetzung irgendwann. Genau, ich meine, das bietet noch so ein bisschen Luft nach oben. Was ich mir so gewünscht hätte, wäre, wenn man die Warteschlangen auch tatsächlich managen könnte. Die kannst du managen. Ja, du kannst Leute nach vorne und nach hinten ziehen, du kannst sie aber nicht in einen anderen Raum verlegen. Ja, nee, du musst ja den Raum schließen und dann sagen, dann verteilen die sich auf andere Räume. Ja, genau. Was sehr anstrengend ist, wenn du dann irgendwie mal 3 OPs hast und dann alle Notfälle beispielsweise in einen OP haben möchtest. Achso, ja, gut, das ist tatsächlich nicht so einfach, aber ich glaube, da will halt auch der Jörn Spahn tatsächlich die Fairness haben, dass wirklich jeder die gleiche Chance hat und sich gleichmäßig verteilt wird. Also arm und reich haben quasi die gleichen Chancen. Also Der Jörn, der ist, ja gut, der ist gegen Umverteilung, kann ich verstehen. Und im Notfall, wenn du halt 20 Notfälle auf einem OP hast, dann hast du halt einfach Pech gehabt. Dann ist halt dieser OP für den, der als letztes kommt, einfach, ja. Endstation. Endstation. Dafür leben aber die anderen Leute in den, und ich finde es ja interessant, diese Warteschlangen, ja, die sind ja immer so 5, 6, ab da wird dann wirklich erst darauf hingewiesen, dass es was gibt. Genau. Das ist halt auch, mit so Kleinigkeiten hält man sich dann halt auch nicht auf, ja, dabei. Genau, so 5, 6 Monate warten, das ist voll okay. Ja, also da ist durchaus eine Möglichkeit. Und was halt auch noch dazu kommt, wenn du den Zeitungskiosk mal hinstellst, ja, da hast du dann richtig, da ist dann richtig Polen offen. Da hast du wirklich so extrem lange Warteschlangen. Mhm. Und spätestens, wenn die Leute im Restaurant oder in der Warteschlange stehen und aber auch in der Warteschlange von einer Arztpraxis sind, dann habe ich es noch nicht so ganz begriffen, bleiben die dann trotzdem in der Warteschlange, obwohl sie eigentlich in die Praxis können. Du kannst ihnen aber sagen, sie sollen da hingehen. Also ja. Der deutsche Kranke lässt sich ja halt quasi von der Obrigkeit befehlen, genau, dass er jetzt zur Behandlung zu gehen hat. Achso, weil es hat so gewisse Allmachtsfantasien, weckt es dann doch. Ja, also wie gesagt, können wir nur empfehlen. Wir hatten Spaß. Genau, also wir sind zum ersten Mal stolz auf unseren Jörn, dass er sowas ermöglicht hat, Hightech in Germany, wo wir uns noch beklagt haben, dass es so wenig kreative Spieleideen aus Deutschland gibt. Genau, und hast du da irgendwie, hast du es mit Dampf oder wie hast du es dir besorgt? Ja, doch. Also mit Dampf? Das ist, ja, so, ich bin da ja ein bisschen altmodisch, wer braucht Kernkraft, wenn er Dampfkraft haben kann. Okay, also du hast es, das finde ich schon mal sympathisch, also wir können empfehlen, unbezahlt, und es ist eine unbezahlte Erwähnung, positive Erwähnung, keine Schmähung. Genau. Also Two-Point Hospital mit genau. Dampf gesorgen. Genau. Da dann mit Volldampf durch die Level. Genau. Und wenn ihr es dann zu den öffentlichen Kliniken schafft, werden wir über Tipps, glaube ich, ganz dankbar, wie man da durchkommt. Nö, ich warte da einfach, bis ich den einen Stern dann irgendwann mal zusammengesammelt habe mit den Verpixelungen. Weil das im Grunde, das ist halt das Einzige, wo du so ein bisschen so, manchmal wartest du eigentlich nur noch, dass sich so langsam und sicher alle Kranken irgendwie gesammelt haben, die du brauchst. Ja. Und ja, daran scheitert es eigentlich meistens nur an der Zeit. Also sprich, dass du einfach nur warten musst, bis genügend Kranke mal da waren. Ja, wobei ich finde, also das ist schon ganz nett ausbalanciert, weil du meistens auch irgendwie so ein Ziel drin hast, gerade wenn es um den zweiten oder den dritten Stern geht, dass du irgendwie auch irgendwie Personalzufriedenheit oder eine gewisse Heilungsquote erreichen musst. Ja, aber die Heilungsquote lässt sich mit gute Ausrüstung und gut ausgebildetem Personal und gut ausgebildetes Personal einfach mit Geld so lange beschmeißen, bis es happy ist. Ja. Dementsprechend, also Personalglückseligkeit klingt in der Grundlage immer so schön, wenn man sagt, okay, der Raum soll schön sein und das Arbeitsklima super, beschmeißt die einfach mit Geld, bis sie glücklich sind. Aber das gibt es bei mir ja nicht. Also du musst einfach so viel Geld auf diese Leute schmeißen, bis sie einfach die Personalzufriedenheit haben. Also auch diese Menschen, die drohen, dass sie kündigen, genau, denen kannst du noch so viel Blumen in den genau. Raum stellen, da scheißen die drauf, gib ihnen einfach eine Gehaltserhöhung, happy. Ja, das ist, glaube ich, dein Problem, da spielst du das nicht herausfordernd genug. Du musst die Leute einfach bei der Minimalzufriedenheit mit dem Gehalt halten und dann versuchen, eine Heilungsquote von 90% zu erreichen. Dann bist du der King. Wieso? Ich stelle einfach noch die guten Maschinen hin und bilde die Leute anständig aus. Die bilden sich auch gegenseitig aus, das ist ja schön. Du nimmst einen, schickst ihn zu einem Kurs bei einem Profi und dann bringt er allen anderen das bei. Während der Zeit hast du zwar kurz eine runtergesunkene Heilungsquote, ja, weil die Leute alle einfach in Warteschlangen stehen, aber in dem Augenblick, wo sie dann drankommen, da geht Las Rockers, also da geht wirklich die Party. Das heißt auf Deutsch, bis dahin sterben dann viele Leute, die Heilungsquote geht kurz runter, aber wenn dann der Profi am Werk ist und die Profimaschine am Werk ist, bis dahin können die Hausmeister quasi dann immer schön die Maschinen reparieren und in der Zeit hast du dann quasi die Zeit, dass du dann wirklich nach und nach, weil es geht ja gar nicht darum, dass du alle heilst, sondern nur in einem Zeitraum genügend Leute heilst. Genau. Und die müssen alle einfach nur drankommen und dann passt es. Ja. Und ich glaube, wenn einer in der Warteschlange stirbt, gilt er auch nicht als fehlgeschlagene Behandlung. Doch. Gilt er dann? Gilt er. Okay. Aber was ich mich so grundsätzlich gefragt habe, kann man eigentlich auch ein Level verlieren? Wie meinst du verlieren? Verlieren, dass irgendwann sagt, du hast so viele Leute um die Ecke gebracht oder du bist so in den Miesen. Ja, du kannst natürlich, wenn sich's nicht finanziell rechnet, kann es sein, dass du nie wieder aus den Miesen kommst. Ja, nein, aber wird dann der Level auch irgendwie beendet und man sagt, du hast verloren? Hast du da Erfahrungen gemacht? Nee, habe ich nicht. Ich habe... Genau. Ich meine, es ist ja auch realistisch am deutschen Gesundheitssystem, egal wie scheiße man das managt, der Gesundheitsminister wird am Ende auch nicht entlassen. Richtig. Und wenn es dann halt pleite geht, dann geht es halt dann pleite und dann ja, macht man weiter wie bisher. Ja, man kann sich halt nichts Neues mehr kaufen. Das ist dann das Problem. Ja. Da kannst du dann, also du kannst ja nichts auf Pump kaufen. Das ist halt der Unterschied zwischen dem privaten Krankenhaus und dem Staat. Der Staat kann immer noch mal nachlegen. Genau. Wobei auch beim Staat, wenn du ein öffentliches Krankenhaus managst, dann kannst du auch nichts Neues kaufen. Mhm. Wenn du in den Miesen bist, ist es immer in den Miesen. Genau. Dann ist halt auch nichts mit der 4-Sterne-Chirurgie. Ja. Gut, also wir haben eine Spielempfehlung, wir haben ein tolles Gesundheitskonzept und ich glaube, das war Folge 89. Genau, müssen wir noch reden, welcher Minister beim nächsten Mal bei uns aufschlägt? Ja, ich glaube, wir haben da von Frau Giffey das ist jetzt 90. Also wir müssen jetzt dann, also in Folge 90 müssen wir, glaube ich, tatsächlich jetzt mal liefern, weil wir haben so häufig über Dating-Tipps gesprochen und die anderen quasi so runtergeputzt, dass wir da tatsächlich, glaube ich, mal uns dran sitzen müssen. Wir müssen mal was für die Familie tun. Genau, also Familie und Gedöns. Ja. Kurz vor Schluss. Der Kater hat auch noch was gesagt. Das passt. Dein Praktikant ist aber super. Ja, der ist hier sogar on air. On air? Naja, gehört hat man nicht. Das schneiden wir nachträglich rein. Okay. Mama quick. In diesem Sinne, kauft euch das Spiel. Erzählt uns davon. Glück auf. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushilfsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieelite.org.